14. Szene. 1633 bis 1642. Galileo Galilei lebt in einem Landhaus in der Nähe von Florenz. Bis zu seinem Tod ein Gefangener der Inquisition. Die Discorsi. 1633 bis 1642. Galileo Galilei ist ein Gefangener der Kirche. Bis zu seinem Tode. Ein großer Raum mit Tisch, Lederstuhl und Globus. Galilei, nun alt und halb blind, experimentiert sorgfältig mit einem kleinen Holzball auf einer gekrümmten Holzschiene. Im Vorraum sitzt ein Mönch auf Wache. Es wird ans Tor geklopft. Der Mönch öffnet und ein Bauer tritt ein, zwei gerupfte Gänse tragend. Virginia kommt aus der Küche. Sie ist jetzt etwa 40 Jahre alt. Ich soll die abgeben. Von wem? Ich habe keine Gänse bestellt. Ich soll sagen, von jemand auf der Durchreise. Jemand auf der Durchreise hat ein Geschenk abgeben lassen. Was ist das? Kannst du es nicht sehen? Nein. Gänse. Ist dein Name dabei? Nein. Schwer. Ich könnte noch etwas davon essen. Du kannst doch nicht schon wieder hungrig sein. Du hast eben zu Abend gegessen. Und was ist wieder mit deinen Augen los? Die müsstest du sehen vom Tisch aus. Du stehst im Schatten. Ich stehe nicht im Schatten. Gib Thymian zu und Äpfel. Wir müssen nach dem Augendoktor schicken. Vater konnte die Gänse vom Tisch aus nicht sehen. Ich brauche erst die Erlaubnis von Monsignore Capula. Hat er wieder selber geschrieben? Nein. Er hat sein Buch mir diktiert, das wissen Sie ja. Sie haben die Seiten 131 und 132. Das waren die letzten. Er ist ein alter Fuchs. Er tut nichts gegen die Vorschriften. Seine Reue ist echt. Ich passe auf ihn auf. Sagen Sie in der Küche, Sie sollen die Leber rösten mit einem Apfel und einer Zwiebel. Und jetzt denken wir an unsere Augen und hören schnell auf mit dem Ball und diktieren ein Stückchen weiter in unserem wöchentlichen Brief an den Erzbischof. Ich fühle mich nicht wohl genug. Lies mir etwas Horaz. Erst vorige Woche sagte mir Monsignore Capula, dem wir so viel verdanken, erst neulich wieder das Gemüse, dass der Erzbischof ihn jedes Mal fragt, wie dir die Fragen und Zitate gefallen, die er dir schickt. Wie weit war ich? Abschnitt 4. Anlangend die Stellungnahme der Heiligen Kirche zu den Unruhen im Arsenal von Venedig stimme ich überein mit der Haltung Kardinals Bolettis gegenüber den aufrührerischen Seilern? Ja. Stimme ich überein mit der Haltung Kardinals Bolettis gegenüber den aufrührerischen Seilern, nämlich, dass es besser ist, an sie Suppen zu verteilen im Namen der christlichen Nächstenliebe, als ihnen mehr für ihre Schiffs- und Glockenseile zu zahlen. Sintemalen es weiser erscheint, anstelle ihrer Habgier ihren Glauben zu stärken. Der Apostel Paulus sagt, Wohltätigkeit versaget niemals. Wie ist das? Es ist wunderbar, Vater. Du meinst nicht, dass eine Ironie hineingelesen werden könnte? Nein. Der Erzbischof wird selig sein. Er ist so praktisch. Ich verlasse mich auf dein Urteil. Was kommt als nächstes? Ein wunderschöner Spruch. Wenn ich schwach bin, da bin ich stark. Keine Auslegung. Aber warum nicht? Was kommt als nächstes? Auf dass ihr begreifen möget, dass Christus Liebhaben viel besser ist, denn alles Wissen. Paulus an die Epheser, 3,19. Besonders danke ich Eurer Eminenz für das herrliche Zitat aus den Epheserbriefen. Angeregt dadurch fand ich in unserer unnachahmbaren Imitatio noch Folgendes. Er, zu dem das ewige Wort spricht, ist frei von vielem Gefrage. Darf ich bei dieser Gelegenheit in eigener Sache sprechen? Noch immer wird mir vorgeworfen, dass ich einmal über die Himmelskörper ein Buch in der Sprache des Marktes verfasst habe. Es war damit nicht meine Absicht, vorzuschlagen oder gut zu heißen, dass Bücher über so viel wichtigere Gegenstände wie zum Beispiel Theologie in dem Jargon der Teigwarenverkäufer verfasst würden. Das Argument für den lateinischen Gottesdienst, dass durch die Universalität der Sprache alle Völker die Heilige Messe in gleicher Weise hören, scheint mir wenig glücklich, da von den niemals verlegenen Spöttern eingewendet werden könnte. Keines der Völker verstünde so den Text. Ich verzichte gern auf billige Verständlichkeit heiliger Dinge. Das Latein der Kanzel, das die ewige Wahrheit der Kirche gegen die Neugier der Unwissenden schützt, erweckt Vertrauen,